Kapitel 1 Übung A12 Hören und ergänzen Sie. Ich bin Kellner. Ich bin Kellnerin. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrerin. Ich bin Ingenieur. Ich bin Ingenieurin. Ich bin Mathematiker. Ich bin Mathematikerin. Ich bin Manager. Ich bin Managerin. Ich bin Architekt. Ich bin Architektin. Ich bin Arzt. Ich bin Ärztin. Ich bin Student. Ich bin Studentin. Ich bin Taxifahrer. Ich bin Taxifahrerin. Ich bin Assistent. Ich bin Assistentin.